In Palermo gingen sie schnurstracks zur Piazza Marina und ließen sich an der Stelle fotografieren, wo man Petrosino niedergeschossen hatte. Dann nahmen sie Petrosinos Arbeit wieder auf und sammelten weitere Führungszeugnisse. Wenigstens dabei hatten sie beträchtlichen Erfolg. Über 350 Dokumente über illegal in New York lebende Straftäter trugen sie zusammen. Italienische Beamte versprachen außerdem, die Archive zu durchkämmen und noch Hunderte mehr zu schicken. Doch inmitten der Ermittlungen in Sizilien ging ein Telegramm im Hotel der beiden ein. Commissioner Bingham war gefeuert worden, das NYPD stand unter neuer Leitung. Die Detectives wurden mit sofortiger Wirkung nach New York zurückbeordert. Hastig packten sie ihre Koffer und nahmen den nächsten Dampfer nach Amerika, die Regina d'Italia. Das Schiff erreichte Jersey City am 11. August. Binghams Entlassung ist bis heute ein Rätsel. Man munkelte, er habe das Undenkbare getan und Razzien in den Kneipen und Tammany-Hochburgen der Sullivan-Bezirke angeordnet. Tatsächlich ist genau das auch passiert. Bingham hatte seinen Männern befohlen, eine Spelunke in der Mott Street zu schließen, die Paddy Mullen gehörte, einem Freund und Verbündeten von Big Tim. Auf die Frage eines Politikers, ob Big Tim damit einverstanden gewesen sei, höhnte Bingham: »Die Sullivans. Die erfahren vom Department nicht einmal, wie spät es ist.« Kurz darauf entband Bürgermeister McClellan den Commissioner von seinen Pflichten. Bingham wäre natürlich nicht Bingham gewesen, wenn er einfach sang- und klanglos abgetreten wäre. Er warf dem Bürgermeister und seinen Tammany-Bossen Verschwendung, Gaunerei und allgemeine Bösartigkeit vor und hielt bei der folgenden Wahl Reden für die Opposition. »Oh, der Bürgermeister hatte einen großen Fehler gemacht, als er mich gefeuert hat«, verkündete er auf einer Anti-Tammany-Veranstaltung. »Nicht, weil es um Bingham ging, sondern weil er das nicht wie ein anständiger Weißer geregelt und mich um einen Rücktritt gebeten hat. Dann hätte ich den Mund halten müssen. Jetzt, das gebe ich zu, will ich ihn nur noch unangespitzt in den Boden rammen.« Dem Wutgeheul zum Trotz war die Karriere des Generals vorbei. Sein Ruf erholte sich nie mehr von der Affäre Petrosino.